Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Jo, dann herzlich willkommen zur 41. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 14. November. Wir beginnen mit 10 Minuten Verspätung um 20.40 Uhr. Mein Name ist Vaku, ich werde durch die Sitzung leiten und im Protokoll steht, das Protokoll macht Isan mit ein bisschen Hilfe von allen. Anwesend sind momentan nur der Elderly Vaku und die Isan. Das heißt, wir sind nicht beschlussfähig, aber wir fangen mal an und schauen, wie wir durch die Sitzung kommen. Dann verschieben wir das mit dem Protokoll und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Und ich beginne mit, jetzt kommt wieder so eine ganze Latte. Ich habe die Wiki-Seite zur NRW-Kommunalwahl angelegt. Dann habe ich die Einladung geschrieben für ein Vorbereitungstreffen bezüglich Ruhrparlament. Das ist an alle Mitglieder aus dieser Region versandt worden. Vorbereitungstreffen wird stattfinden am 23. November im Big Blue Button. Dann hatten wir am 6.11. die AGÖ-Sitzung. Und am 7.11. ging es dann los mit vorgezogenen Neuwahlen. Dann habe ich mich um die Aufstellungsversammlung gekümmert, Halle gebucht, Hotels für die Orga gebucht, Planungsfeld angelegt, Wiki-Seite angelegt, Einladungstext geschrieben und war dann abends noch in der Bufo-Sprechstunde, um eben auch genau das mitzuteilen, weil man schielt ja schon die ganze Zeit auf NRW, weil die Aufstellungsversammlung erst normalerweise erst im März gewesen wäre und man uns nicht zugetraut hat, dass wir da 2000 Unterstützungsunterschriften schaffen. Dann hatten wir auch wegen vorgezogenen Neuwahlen und der Aufstellungsversammlung ein Arbeitstreffen am Sonntag, also LAFO und Teamkollegen. KollegInnen. Dann habe ich die Wiki-Seite für die Bundestagswahl angelegt. Am Dienstag war ich auf dem Stammtisch in Düsseldorf und gestern war ich mit der Sandra in der LGS und haben uns da von Martin erklären lassen, wo die ganzen Ordner stehen und wie der Computer angeht und wie man da was einscannen kann und wo man den Müll hinbringen muss und so weiter und so fort. Dann habe ich mich heute noch um einen Zugang gekümmert zu diesem Online-Portal der Landeswahlleiterin und naja, ansonsten so Krimskrams. Jo, das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt, gerne am Ende unserer Berichte. Der nächste wäre dann der Elder. So, muss man nur Rechner wechseln für sowas. Ja, Hallöhn und schönen guten Abend allen zusammen. Von mir nicht allzu viel. Ich habe die Team Polgef-Sitzung jetzt am Dienstag mitbesucht, habe dort mich auch ein bisschen geupdatet, wie es jetzt im Bund auch aussieht, auch in Bezug auch der Neuwahl, wie da der aktuelle Stand ist. Und kann auch bemerke auch ganz klar, der Bund ist tatsächlich auch aktiv, was das angeht und ist auch sehr, sehr stark also auch engagiert und auch im Bilde, wie es aussieht und tauscht sich auch mit den jeweiligen Landesverbänden auch noch aus, wie es da weitergeht. Ich glaube, denke mal, da können wir wahrscheinlich auch gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich war auch noch mitten in der Vorbereitung zu den AVen jetzt im Umkreis. Das heißt, es sind auch einzelne Kreise, die jetzt aufstellen wollen. Und mit dabei, da gucke ich schon so, wie es da aussieht mit Postleitzahlen und Ähnlichem, weil das wird für die Ermittlung der Wahlberechtigten im Kreis wird das auch immer wieder gebraucht. Ja, ich habe die Expertenfrage weiter bearbeitet. Die ist auch im Team Polgef auch kurz vorgestellt worden. Ich bin, also da warte ich noch auf eine Rückmeldung und gucke zu, wie sie jetzt da aktuell aussieht. Ich hoffe, das reicht auch aus, wie es da jetzt ist. Oder man könnte ja da noch ein bisschen was weiter bearbeiten. Ansonsten übliche Sachen, Tickets, Social Media Gedöns, so ein bisschen, ein paar Kleinigkeiten mitgemacht. Und eben, ich war ja auch ebenfalls auf diesem Orga- bzw. Arbeitstreffen des NAVO. Danke. Danke dir, Elder. Und die Sonne? Ja, bei mir war es auch wieder das Übliche. Ich habe AGÖA-Arbeit gemacht, also unter anderem die Einladung lektoriert, Header besucht und so weiter. Protokollvorbereitung, ich war bei der AGA-Sitzung und beim Arbeitstreffen. Tickets, Mails, Spams habe ich auch gemacht. Und eigentlich, damit mein Post auch so richtig schön lang wird, müsste ich jetzt 7-mal darunter schreiben, tägliches Social-Media-Geschäft, sehr viele Fragen und Kommentare wegen der Neuwahlen. Da ist momentan echt viel los. Ich erspare euch das aber jetzt, das 7-mal zu wiederholen. Okay, danke dir. Dann lese ich noch vor, was Sandra ins Pad geschrieben hat. Sie hat ein paar E-Mails gelöscht, also Spams nehme ich mal an. Dann war sie auch auf dem Arbeitstreffen, was wir hatten am Sonntag und mit mir dann gestern am Mittwoch in der LDS, wie ich gerade schon berichtet habe. Hat dann da auch nochmal mit dem Martin ein letztes Treffen ausgemacht zur Schlüsselübergabe und am Montag war ihre Ressortsitzung. Die planen auch einen momentanen Blogbeitrag, den werden wir dann wohl in den nächsten Tagen bekommen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit der Statistik. Mitgliederstand heute 1334. Davon stimmberechtigt 586. Es wird also weniger. Das könnte mit den neuen Beiträgen zusammenhängen. Sparkassenbestand und Kontostände stehen im PET, sind aber aus der letzten Sitzung, lese ich jetzt nicht nochmal vor. Wenn ihr VKV-Kontostände braucht, findet ihr die immer auf dem Vorstandsportal, also vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Jetzt habe ich den Orange Bell schon wieder verschreckt. Ja, du hattest gerade gefragt, ob jemand Anmerkungen hat. Ich wollte mich bedanken, dass ihr euch jetzt so hier reingeschmissen habt mit den Vorbereitungen und die Aufstellungsversammlung zu organisieren. Das ist super. Ja, was muss, das muss, ne? Aber danke. Ja, danke dir. Ist schön, auch mal positives Feedback zu bekommen. Ich mache weiter mit den Terminen. Ja, reißt ja hier auch alles nicht ab. 22. November haben wir eine KMV in Münster organisiert. Da wird es darum gehen, wird der KV aufgelöst oder wird sich ein neuer Vorstand finden? Der Elder wird das begleiten. Dann haben wir direkt am Tag darauf, am 23. November, das schon angesprochene Vernetzungstreffen Ruhrparlament ab 18 Uhr, das machen Elder und ich zusammen. Dann habe ich hier vermerkt, 24. November ist ein Kreisparteitag im Rhein-Erft-Kreis. 27. November ist die Kassenprüfung in der Landesgeschäftsstelle mit Wolf und Martin und Kassenprüfern. 8. Dezember ist dann unsere Aufstellungsversammlung in Bielefeld. Da muss ich schon scrollen. 20. Dezember ist KMV und AV in Duisburg. Das könnten wir dann noch dahinter schreiben. Dann 23. Februar, Überraschung, vorgezogene Neuwahlen, Bundestagswahl 25. Und die armen Hamburger haben am 2. März ihre Bürgerschaft. Weil dann haben wir hier noch den Termin 22. 23. März, Landesparteitag mit Vorstandswahlen, ebenfalls in Bielefeld. Da überlegen wir noch, ob wir das noch reduzieren auf einen Tag, weil ursprünglich war da ja auch unsere Aufstellungsversammlung geplant. Und dann haben wir hier noch am 14.09. die Kommunalwahl NRW. Gibt es hier Ergänzungen? Da ist der Reinhard im sprechenden Raum. Also Marco, ich habe ja die Kritik aufgenommen, habe alles ein wenig verändert. Es stellt für mich nur noch die Frage, muss ich es einladen, wenn ich eine neue E-Mail-Adresse bekommen habe, oder macht ihr das noch? Na, du kannst das auch jetzt schon machen. Dann mache ich das selber. Dann, sobald ich die E-Mail-Adresse vom Daniel habe, mache ich das dann fertig. Danke. Ja, wie gesagt, also mit welcher Adresse du das schickst, ist egal. Und die Adressen liegen dir ja vor. Dann kriegst du jetzt von mir eine Kopie dafür zu der Einladung, dann hat sich das, ne? Alles klar. Danke dir. Gut, Anträge haben wir keine. Umlaufbeschlüsse hatten wir einen. Ticketnummer 528855. Verlegung der Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl wegen vorgezogener Neuwahlen. Der Antrag war von mir und da ging es halt ganz einfach um ein Budget für die Aufstellungsversammlung 700 €. Und der Antrag wurde angenommen. Nächster Tagesordnungspunkt. Aktuelles aus den Kommunen. Den Reinhard haben wir schon gehört. Haben wir sonst noch was? Jetzt geht's. Sorry, ich muss ja ab und zu mal ein bisschen rumtauschen, deswegen kommt meine Meldung ein bisschen später manchmal rein. Einzelschicksal. Ich habe Gerüchte vernommen, dass Mettmann wohl auch vermutlich aufstellen möchte. Und deswegen in weiter Ferne eventuell da auch noch was kommt. Ich denke mal, das können wir kurz im Hinterkopf behalten. Ja, haben wir ja alle gesehen. Stand aber nicht so da, als wenn es schon beschlossen wäre. Sobald wir da einen Termin haben, tragen wir den natürlich ein. Also ich freue mich drauf. Gut. Wenn wir sonst nichts haben und Aktuelles aus den Kommunen, dann haben wir hier noch den Festpunkt Kommunalwahl. Wiki-Seite ist jetzt angelegt. Ich habe mich jetzt erstmal mit dieser Vorbereitung Ruhrparlament befasst. Ich werde da auch eine kleine Präsentation machen an dem Tag und ein Pad, dass wir auch so ein bisschen protokollieren können, wie dann so der Stand der Dinge ist. Ich hoffe, es kommen auch ein paar Leute. Nicht, dass jetzt alle mit Bundestagswahl beschäftigt sind. Rio, und dann haben wir noch aus dem letzten Protokoll diese Geschichte mit der Vernetzung zur Kommunalwahl. Elder, bist du da jetzt weitergekommen? Wahrscheinlich auch nicht wesentlich, ne? So, jetzt klar. nee, da bin ich noch nicht weitergekommen, tatsächlich. Also ich habe es immer noch auf meine To-Do-Liste, war jetzt auch noch für heute angedacht, da kam ich aber leider nicht mehr zu. Okay, next point. Bundestagswahl, 23. Februar. Ich würde euch bitten, mal auf dieser Seite zu schauen, Bundestagswahl im Wiki, ist ja hier verlinkt, ob man da noch was ergänzen sollte. Klar, vieles ist noch nicht so weit, aber alles, was ich wusste, habe ich reingeschrieben. Das nächste Online-Portal habe ich heute beantragt und tatsächlich innerhalb von einer Stunde oder so den Zugang bekommen. Ticket ist 529260. Ich habe mich da auch schon einmal angemeldet und ein neues Passwort angefordert. Das steht alles im Ticket drin. Das nächste, was dann gemacht werden muss, ist eine Zwei-Faktor-Authentisierung. und da war ich mir jetzt nicht so sicher, ob dann trotzdem noch alle Zugang haben, sondern nur ein Mensch, der das gemacht hat. Deswegen habe ich dann erstmal da die Finger von gelassen. Elder, hast du Zeit, dir das mal anzuschauen? Angeblich soll das ja dann mit den Formularen wesentlich einfacher sein, weil man so Sachen wie Piratenpartei, Selbecker Straße für alle Formulare nur einmal eingeben muss und so. Ja, ich gucke mir es gerne an. Ich habe bei den letzten Wahlen habe ich da bisher noch nicht reinschauen können. Deswegen ist da nicht viel Vorerfahrung mit drin. Aber ich gucke es mir auf jeden Fall an. Klingt auch stark nach meinem Aufgabenbereich. Naja, du hattest ja gesagt, dass du die Formulare für die AV vorbereitest. Und wenn das mit dem Online-Portal einfacher ist für dich, dann machst du es so. Ansonsten nehmen wir die anderen. Die hattest du ja auch schon zusammengesucht. Letztes Mal hat der Frank Renner das gemacht, weil der ja auch von dem damaligen Vorstand die Beauftragung hatte für als Wahlkampforga-Mensch. Also wir haben da alle keine Erfahrung mit. Gut, dann noch kurz zur Ausstellungsversammlung. Die Hotelzimmer sind jetzt festgebucht. Bezahlung, ja, da wollte ich eigentlich den Wolf bitten, dass er das schon mal freigibt, damit Martin das nächste Woche bezahlen kann. Nicht, dass die uns da noch irgendwie abspringen oder so. Und Check-in ist bis 22 Uhr. Ich weiß, dass Daniel später kommt. Der braucht dann auf jeden Fall einen Zugangscode. Elder, wie sieht das mit euch aus? Aktuell sieht das so gut aus, dass wir tatsächlich das, ich denke, wir können es schaffen. Ich prüfe das nochmal. Ja, ansonsten, wie gesagt, diesen Zugangscode müsste man dann eben bei denen beantragen. Das geht aber kurzfristig. Nur ich müsste wissen, für wen, weil ich dann ja an dem Tag selber auch unterwegs bin und da jetzt keine E-Mails oder so hin und her schicken kann. Gut, und was ich auch noch abklären muss, das ist mir siebenteils eingefallen, dass wenn der Daniel mit dem Anhänger kommt, wird das schwierig mit der Parkplatzsituation da. Aber das mache ich telefonisch die Tage. So, wenn wir dazu nichts mehr haben, haben wir unter sonstiges Wichtiges noch dieses Ticket 528409, gemeinsame Aktion zum sogenannten Sicherheitspaket. Da haben wir unseren Innenminister, den Herrn Reul, angeschrieben und zwar auch schon vor einiger Zeit. Ich würde sagen, vor mindestens 10 Tagen und bisher keine Antwort bekommen. Soll ich da nochmal nachhaken oder ist das illusorisch, dass man dann da noch eine Antwort bekommt? Vielleicht weiß der Frank das. Ich habe noch nicht mal so eine automatische Antwort bekommen, mit der ich jetzt eigentlich erstmal gerechnet hätte. Tja, das ist NRW. Also ich sag mal, 10 Tage ist sicherlich sehr kurz, um schon eine Antwort zu bekommen. Ich würde mal noch 2 Wochen drauf tun. Aber grundsätzlich ist das schon ein Punkt, dass man zum Beispiel keine Eingangsbestätigung bekommt, ist tatsächlich was, was man auch mal reklamieren könnte. Ich habe nämlich zu dem Sicherheitspaket, als er das vorgestellt hat im Parlament, der Wüst hat er ja nur geredet. Und da habe ich sie mal über das Portal der Landesregierung angeschrieben. Sie möchten mir doch bitte eine schriftliche Unterlage schicken davon. Da habe ich ebenfalls nichts gehört bis heute. Und das ist jetzt, keine Ahnung, 4, 6 Wochen her oder so. Das heißt, die Landesregierung hat absolut keine funktionierende Bürgerkommunikation. Zumindest nicht zu unserem, zu uns. Und du hast auch keine Eingangsbestätigung bekommen, als du die angeschrieben hast? Nope, nix. Und das ist eigentlich, das ist ja kein Brief oder irgendwie sowas gewesen. Ich weiß nicht, was du geschickt hast. Also ich habe du kannst ja die gar nicht direkt anschreiben, sondern das ist so eine Pressestelle habe ich angeschrieben. IM-Pressestelle. Ja, da soll oder Poststelle oder sowas. Das ist auch gut, aber also auch ein Beispiel, dass auch da nicht funktioniert. Ich habe das auch aus Testzwecken ganz normal über das Kontaktformular gemacht auf der Seite. Die haben ja gar keine, die veröffentlichen ja gar keine E-Mail-Adressen. Jetzt Presse ist was anderes, aber und da gibt es auch nicht eine automatische Bestätigung. Das ist also katastrophal. Kann man mal auf jeden Fall auch einen Bericht zu machen. Ich irgendwann und du auch. Ja, ich bin aber gerade noch mal. Also wenn du die Pressestelle angeschrieben hast, da kannst du sicherlich dann durchaus, ich sage jetzt mal so insgesamt nach 2 Wochen schon mal nachfragen. Ich glaube, das ist gerechtfertigt. Mhm. Nee, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Das sind also die E-Mail-Adresse, die wir gefunden hatten, also sowohl der Dennis aus dem Bund, aber ich habe die auch noch mal gegengecheckt, war poststelle@im.nrw.de. Na gut, das ist nicht die Pressestelle. Das ist so ganz, ganz allgemein, wo gar nicht geguckt wird, vermutlich. Ja, ich habe aber auch keine bessere E-Mail-Adresse gefunden. Wie gesagt, ich habe extra nochmal geguckt, weil ich dachte, naja, kann ich vielleicht noch besser recherchieren als der Dennis, aber war nichts. Ja gut, die Presse, die findet man ja. Ja, aber das ist ja natürlich auch dann nicht die richtige Adresse letztendlich. Ich bin ja nicht Presse, sondern ich will ja was anderes. Völlig korrekt. Also wie gesagt, natürlich müsste da was kommen. Aber ja, unsere Landesregierung halt. Ja, gut, aber ich hatte halt ein bisschen Sorge, nicht, dass ich wieder irgendwas falsch gemacht habe, weil ich keine Eingangsbestätigung bekommen habe, aber du hast auch keine gekriegt, dann warte ich jetzt noch mal ein paar Tage und dann schreibe ich das und dann werde ich auch direkt dazu schreiben, es hätte mir ja schon sehr geholfen, wenn ich eine Eingangsbestätigung bekommen hätte. Korrekt. Gut, sonst habe ich eigentlich nichts weiter unter sonstiges Wichtiges. Haben wir noch was? Dann war es doch eine flotte Sitzung. Reinhard, du bist nochmal im Sprechenraum. Ich habe mal jetzt so langsam angefangen mit den Unterschriften sammeln. Ich bin schon die Pakete am Verteilen. Und dann mal gucken, ob ich das bis zum 16.12. hinkriege. Ansonsten halte ich die ganze Geschichte, die die derzeitige Ampel, die ehemalige Ampel da macht, für verfassungswidrig. Habe ich zwar den Kollegen auch im Bundesvorstand gesagt, er sieht das zwar noch etwas anders, aber mal schauen, was draus wird. Ja. Ja, ja, solange wir gar keine Daten haben und gar keine Informationen haben, außer dass jetzt seit gestern, glaube ich, bei der Bundesinnenministerin immer noch oben der 28. September steht und darunter aber irgendwie so ein, wenn es zu Neuwahlen kommt, dann. Also nichts Konkretes und deswegen kann man sich jetzt auch gar nicht, finde ich, großartig beschweren. Ja, das ist richtig. Ich habe mal den 23. Februar als Gesetz betrachtet, weil der Steinmeier hat ja schon seine Zustimmung gegeben über den Sender, zumindest über ZDF. Ja. Und das wäre dann der 16.12. Schluss. Minus 69 Tage ist der 16.12. Schluss. Punkt. Habe ich zurückgerechnet, bin ich am 16.12. gekommen. Ja, es gibt viele Menschen, die jetzt anfangen zu rechnen und es gibt unterschiedliche Ergebnisse. Also ich meine, wir können jetzt auf Landesebene eh nichts anderes machen als erstmal unsere Aufstellungsversammlung und vielleicht wissen wir an dem Tag schon ein bisschen mehr. Aber du hast die UUs schon bekommen, ja, vom Wahlamt, also die Formulare. Ich habe die Unterschriften vom Wahlamt bekommen. Ich habe ihm kurz jeweils 50 Stück geschickt. Ich habe mittlerweile woanders 30 Stück verteilt. Und Sonntag fahre ich nochmal bei ihm, verteile nochmal 30 Stück. Und dann werde ich mal in Duisburg zwei Adressen anrufen von zwei Mitgliedern, wenn ich da darf, und nehme die aus den von dir übergebenen Daten, rufe ich da mal an. Und dann frage ich, ob der da aus seinem Haus was mitteln kann. Ich weiß nicht, wie der bis zum 16.12. laufen soll, ne, im Moment. Ne? Das macht er auch nicht. Kannst du also entweder das einscannen beidseitig und uns einmal schicken an Vorstand@ das U-Formular, oder wenn du keinen Scanner hast, das einfach in die Post tun, mit einem Klebezettel an die LGS schicken, mit einem Klebezettel, Vaku weiß Bescheid, damit wir das einscannen und dann zumindest auch irgendwo online zur Verfügung stellen können. Machst du das? Vaku, ich hab das Originalformular alles da. Ich habe auch Scanner, ich habe ein richtig schönes Büro hier. Tschüss. Gut, dann scanne es ein und schick's kommentarlos einmal an Vorstand@ bitte. Gut. Dann, NÖ-Teil haben wir heute keinen, außer Elder. Ihr sagt jetzt was? Das ist nicht der Fall. Dann, unser nächster Termin ist überraschenderweise wieder exakt in 14 Tagen, und zwar am 28. November. Das ist wieder ein Donnerstag und wir beginnen wieder um 20.30 Uhr. Und die heutige Sitzung schließe ich dann um 21.05 Uhr. Vielen Dank.